Next one is about next one is about Porto. Alles nur künftige Ruinen, Material für die nächste Schicht. Mela, Mela, Mela, Mela, Melancholia, Melancholia, mon cher. Über der neuen Stadt und über dem Land. Über den Schaltzentralen, über den Stoppelfeld aus Beton. Über den heimlichen Bunkeranlagen, die nicht wegzukriegen sind. Marlene, go home, Marlene, go home. Auch über dem Marlene gibt es Platz. All those new palaces, they are already cracked. Nothing but future ruins. One day there will be grass growing over this city. Jets als Üben zerflogen, starren Blick in Richtung Trümmer. Hinter ihr die Zukunft auf dem Schirm. Steigt sie langsam immer höher. Übersieht letztendlich das ganze Land. Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die Befindlichkeit des Landes? Was ist die